We will continue with our Wednesday, Sunday's message. Amen. Amen. Which is Christ's word is faith word. Es geht weiter mit der Predigt von Sonntag. Die Welt von Christus ist eine Glaubenswelt. Amen. Amen. How to live in faith world. Wie wir in der Glaubenswelt leben. How to live in our world. Wie wir in unserer Welt leben. How to live in Christ's world. Wie wir in der Welt von Christus leben. We have to know how to live there. Wir müssen wissen, wie wir dort leben. Know where children are born into this world. Wenn Kinder in diese Welt geboren werden. They learn everything. Lernen sie alles. They learn how to live here. Sie lernen, wie man hier auf Erden lebt. Amen. Once you are born into Christ's world. Genauso, wenn du in das Königreich von Christus geboren bist. You learn everything. Lernst du alles. You learn how to live in that world. Lernst du, wie du in dieser Welt zu leben hast. Where we now belong. In die wir jetzt gehören. Where you and me belong. Wo du und ich hingehören. Amen. Amen. Christ's world is our world. Die Welt von Christus ist unsere Welt. There are a lot of things that he wants to teach us. Es gibt viele Dinge, die er uns beibringen will. He wants to reveal to us. Die er uns offenbaren möchte. He wants to help us to know. Die wir erkennen sollen. You cannot live the natural life there. Wir können das natürliche Leben dort nicht führen. You see, it's not, you know, flesh and blood cannot inherit it. Fleisch und Blut können es nicht erben. With flesh and blood, those things that are there cannot belong to you. Mit Fleisch und Blut können die Dinge, die dort sind, dir nicht gehören. Praise the Lord. Halleluja. Go to 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Amen. Amen. 15 verse 50. 15 verse 50. Are we there, please? He said, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption." Das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich des Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche, nicht das Unverwesliche. Flesh and blood cannot inherit Christ's kingdom. Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht erben. Amen. Amen. If you have been born into Christ's world, wenn du in die Welt von Christus geboren wurdest, you know, you are going to learn everything. Wirst du alles dort lernen? A lot of us, we think that flesh and blood can still work there. Aber viele von uns denken, dass Fleisch und Blut immer noch funktionieren können. No, it cannot. It can never work. Kann niemals funktionieren. Because that, you know, that is another world entirely. Das ist eine andere Welt. Different from the physical world. Die anders als die physische. Different from the natural world. Die natürliche. Different is a supernatural world. Das ist eine übernatürliche. A world that is on, you know, that is on its own level. Die auf ihrer eigenen Ebene ist. Amen. Amen. That you know, another God control. Und ein anderer Gott kontrolliert das. Another God controlled the kingdom of heaven. Ein anderer Gott kontrolliert das Königreich. That Christ himself is in charge of death. Christus selbst ist das. The natural world is being controlled by Satan. Wird vom Teufel kontrolliert. Praise the Lord. Halleluja. The Bible calls Satan the God of this world. Wir nennen den Teufel den Gott dieser Welt. Amen. Amen. Go to Galatians 3. Galater 3. Galatians 3. From verse 19. Galater 3, Vers 19. He said, "Wherefore then served the law? It was added because of transgressions, till the seed should come, to whom the promise was made. And it was ordained by angels in the hand of a mediator." Praise the Lord. Hallelujah. It's talking about the law. Es geht um das Gesetz. The law versus faith. Das Gesetz im Gegenstück zum Glauben. Amen. Amen. Then in verse 20 said, "Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Is the law then against the promise of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. The law, through the law, you don't have life. Durch das Gesetz haben wir kein Leben. through law, you don't have life. Durch das Gesetz haben wir kein Leben. Law is bondage. Das Gesetz ist Gefangenschaft. Law is what you do. Das Gesetz ist das, was du tust. It is grace that is life. Die Gnade ist das Leben. What Christ did for us is grace. Was Christus für uns getan hat, ist Gnade. Amen. Amen. He said, the word that I speak unto you, die Worte, die ich zu euch spreche, they are spirit, they are life. Sind Geist und Leben. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nicht. The flesh is coming from man. Das Fleisch kommt von Menschen. Law is you know, once you are in law, you are under the flesh. Aber im Gesetz sind wir im Fleisch. Amen. Amen. Though it's spiritual, but you are under the flesh. Auch wenn es geistlich ist, das Gesetz, sind wir dennoch im Fleisch, wenn wir ihm folgen. Amen. Amen. It's only through Christ you are under grace. Nur mit Christus sind wir in der Gnade. Then you are in the spirit world. Dann sind wir auch in der geistlichen Welt. Amen. Amen. He said, but the scripture had, verse 22, concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. 23, but before faith came, before the Glaube kam, before faith was law, das Gesetz. But now it is faith. Aber jetzt ist es Glauben. Christ is faith. Christus ist unser Glauben. Means you depend on him. Das heißt, wir verlassen uns auf Christus. That's why it's called faith. It's no longer what you do, it's what he did. Es geht nicht mehr um das, was du tust, und das, was er getan hat. It is his doing. Es ist sein Werk. He is the one that do the job. Er hat das Werk von He's God. The one that paid the price. Er hat den Preis is somebody bezahlt. Getting it? Mm-hmm. It is not you paying the price. Es ist nicht mehr du, der den Preis You bezahlt. Depend on who paid du the price. Du verlässt dich auf die Person, die den Preis bezahlt hat. Are you getting it, please? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. But before faith came, we were kept under the law. Before faith, we were under the law. Vor dem Glauben waren wir unter dem Gesetz. We were under bondage. Wir waren unter der Gefangenschaft. No one was free. Niemand war frei. No freedom. Amen. Amen. Faith is freedom. Glauben That's ist Freiheit. Christ. Christus ist Freiheit. Depending on him is our freedom. Ihn zu verlassen ist unsere Freiheit. Believing him and trusting him is glauben, your freedom. Ihm zu vertrauen ist unsere Freiheit. Are you getting it? Mm-hmm. He says, shut up unto the faith we should afterward be revealed. Amen. Amen. Christ is being revealed to us today. Christus wird uns heute offenbart. Verse 24. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Amen. Amen. The law is not for you to obey. Das Gesetz ist nicht da, damit du es befolgst. It should be. It's supposed to bring you to Christ. Es ist da, um dich zu Christus zu bringen. Because you cannot fulfill it. Denn du kannst es nicht. But there's somebody that fulfills it. Aber es gibt jemanden, der es erfüllt. That you are the. That you should depend on. Auf den du dich verlassen kannst. Und das ist Christus. Yeah. He fulfills it. Er hat es erfüllt. No one can fulfill the law. Niemand kann das Gesetz erfüllen. He said, if you violate one, you violate all. Wenn du eins missachtest, hast du alle missachtet. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Amen. Amen. How to live in faith world. Wie wir in der Glaubenswelt leben. Faith is come. He said, after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. We are no longer under law, but under grace. Under Gnade. There are a lot of things we are going to learn. Es gibt viele Dinge, die wir lernen werden. In the world, you know, the Lord is going to teach us how to live His word. Der Herr wird uns beibringen, wie wir in seinem Wort leben. He said in verse 26, 26, for you are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you has been baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. What is faith? Was ist der Glaube? What is faith? Was ist Glaube? The world we are born into. What is this world? Was ist diese Welt, in die wir geboren sind? It is a spiritual world. Es ist eine geistliche Welt. But that does not mean you don't live it here on earth. Das heißt nicht, dass wir sie hier auf Erden nicht führen können. Amen. Amen. It's a spiritual world that you live. Es ist eine geistliche Welt, die du lebst. You are living there, but du lebst darin. But you are in this world, but not of this world. You are of that world. Du bist auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Du bist von der Glaubenswelt. What is faith? Was ist Glauben? You know, go to Hebrew 11. Hebräer 11. That's fifth chapter. Amen? Amen. Hebrew 11. Hebrew 11, verse 1. Hebrew 11, verse 1. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Things hoped for. Eine Sache, auf die man the flesh hoped to have it. Das Fleisch hofft darauf zu haben. He said, the evidence of things not seen. Eine Zuversicht von Dingen, die man nicht sieht. It did not say that does not exist. Nicht eine Tatsache von Dingen, die nicht existieren. But he said the natural eyes cannot see it. Die natürlichen Augen können es einfach nur nicht you sehen. So you are to have the spirit eyes to see it. Du musst die geistlichen Augen haben, um es zu sehen. Somebody getting it? The natural eyes cannot see it. Die natürlichen Augen können es nicht sehen. It is evidence of things not seen. You cannot see it with your natural eyes. Eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. Du kannst mit deinen natürlichen Augen nicht sehen. The blind cannot see it. Die Blinden können es nicht sehen. You know what Christ called blindness. Was Christus Blindheit nennt. He called some the blind people. Er nennt einige Leute Blinde. But these people, if you see them naturally, their eyes here open, they could see, they could walk around. Aber physisch gesehen haben diese Leute Augen im Kopf und sie können sehen. Amen. Amen. But he said you are blind. Aber er sagt, sie sind blind. If you cannot see Christ, you Wenn are blind. Wenn du nicht sehen kannst, bist du blind. Amen. Amen. Don't allow the flesh to blind you. Lass nicht zu, dass das Fleisch dich blendet. Don't be blind by the flesh. Werd nicht verblendet Don't durch be blind by the news. Verblendet durch die Nachrichten. Amen. Amen. Don't be blind by whatever is outside there. Verblendet durch das, that Satan is going to throw. Don't das allow them to blind you. Nutzen wird. Keep on seeing. Sehe weiterhin see with the eye, with Christ's eyes. Sehe weiter mit Christ that Augen, he gave you to see him. Die er gegeben hat, um ihn zu sehen. You always, you know, once you come to him, he gives you another eye. Gibt er uns andere Augen. That you can use to see him. Wir nutzen, um ihn zu sehen. The natural eyes cannot see him. Die natürlichen Augen können ihn Are nicht you sehen. Getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You know, example. Elisha and the servant. Elisha und sein Knecht. You know, the servant was not even naturally blind. Der Knecht war nicht natürlich gesehen blind. But Elisha had to pray that his eyes open. Aber Elisha musste beten, dass seine Augen sich öffnen. This man's eyes, you know, they were opened. Die Augen dieses Mannes waren offen. Er konnte die syrische Armee sehen. Die Augen, die Probleme sehen, sind blinde Augen. Wenn deine Augen ständig Probleme sehen, bist du blind. Nur die Augen, die Christus sehen, das sind lebendige Augen. 1. King. Let's go to 1. King. Oh, 2 Kings 6, sorry. 2 Könige 6. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we are designed to see here and there. Hey! God bless you. Wir sind dazu erschaffen worden, überall hinzuschauen. We choose where to see. Wir entscheiden, wohin wir schauen. We choose what to see. Wir entscheiden, was wir uns anschauen. Are you getting something? Two of us can have the same problem. Wir können beide das gleiche Problem haben. You are so worried, but I'm rejoicing and praising the Lord. Aber ich preise den Herrn und danke dem Herrn. Amen. It depends on what we see. Es kommt auf das an, was wir sehen. It depends on the power that works in us. Es geht um die Kraft, die in uns wirkt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. From verse 9. 2. Könige. I will quickly read because we have a lot to go through. 2 Kings 6. Because of time, okay, let me just take away that of 9 to 13. I'll just tell you. You know, if I know you know the story already. Amen. How many of you know the story? We have heard it several times here. Amen. Amen. It's about the man of God. Give my man water. And you know that stood for God. Der für Gott gerade stand. If you stand for God, things are going to come to threaten you. Wenn du für Gott gerade stehst, dann werden Dinge dich bedrohen. You know, if you stand for Christ, wenn du auf Christus Seite stehst, things are going to threaten you. Wenn Dinge dich bedrohen. This man stood for God. Dieser Mann hat sich für Gott eingesetzt. All those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Verfolgung erleiden. Amen. Amen. He stood for God. Er stand für Gott. And you know, because of that, there was a problem. Gab es ein Problem. We will read from 13 now. 13. Amen. Amen. Are we there, please? From 13. And he said, go and spy where he is. They informed the king that this is who is against you. Sie haben den König darüber informiert, hier, das ist dein Feind. You know, Satan is going to know if you are against him. Der Teufel wird wissen, ob du sein Feind bist oder nicht. Amen. Amen. He will know if you are against him. Ob du sein Feind bist oder and nicht. And he said, go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dodan. Therefore sent he thither horses and chariot and a great host, and they came by night and compassed the city about. There were so many. Es waren so viele. I'm going to catch just one person. And we are taking about festnehmen, so viele Männer mit. You know, Satan always wants to try his best. Der Teufel holt immer sein ganzes Arsenal. Praise the Lord. Wenn they came, you know, problem will come and threaten you. Probleme werden kommen und dich bedrohen. Amen. Your account will threaten you. Dein Konto wird dich bedrohen. Amen. Amen. Your body will threaten you. Dein Körper wird dich bedrohen. Your past, your present, your future. Deine Vergangenheit. They will all come and threaten you. Alles wird kommen. Your marriage will threaten you. Deine Ehe wird dich bedrohen. Parents, friends, they will all threaten you. Just like Corona today is threatening people. Genauso wie Corona Krankheiten Menschen bedrohen. Is somebody getting it? Mm-hmm. There is threat everywhere. Amen. Mm-hmm. But if you really know who you are, you will never be threatened. He cannot threaten you. Mm-hmm. Because greater is he that is in you than he that is in the world. I thank God for Elisha. He knew who lived in him. Amen. We have to remind one another who we are. The Christ in us. Christus in uns. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. A lot of things come today to threaten us. Viele Dinge kommen, um uns Angst zu machen. Will you be threatened? Werden wir Angst haben? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In verse 15, he said, and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariot. And the servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Somebody without the eyes of Christ. Jemand ohne die Augen von Christus fühlt sich bedroht jetzt. To help one another to come back. Zurückzukommen. So no, are you getting something here? Mm-hmm. Help one another, be there for one another. Seid da für einander. Amen. Amen. Somebody was being threatened. Hier hat sich jemand bedroht gefühlt. What are we going to do? Was werden wir look machen? At problem. Probleme. Look at the news. Look at what is happening. Look at how the answer, fear not. Don't be afraid, verse 16. Fear not. Can we be, you know what they had was, you cannot compare it to what we have today. Das, was sie hatten, kann man nicht mit dem vergleichen, was wir heute haben. We have what is greater than what they have. Etwas, was größer ist. But they believe more than us. Sie haben mehr geglaubt als wir. Is somebody getting it? Yeah. They believe more than us. Sie haben mehr geglaubt als wir. Today, you know, the slightest thing, we are already down. Wir sind am Boden zerstört. Amen. Yeah. We are already confused. We don't know what to do again. Was wir tun sollen. All the message, all the promises of Christ, they are just seeing the body. Sind auf einmal weg. And the answer, fear not. For they that be with us are more than they that be with them. Amen. Amen. Amen. If Satan can do something, I even want to feel it. What about Christ? Was ist mit Christus? Amen. Amen. If his lies can even shake want to come to pass, what wenn about Christ? Kommen wollen, um uns zu erschüttern, it's a loser. Christus. Amen. Amen. And the answer, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. Open his eyes. Öffne seine Augen. What are you seeing? Was siehst du? Are you still hearing the news? Siehst du immer noch die Nachrichten? Or you are hearing Christ speaking hörst du to Christus, you? Der zu dir spricht? Ja. Somebody getting it? Amen. Is it the news you are seeing? Your focus is still on. Ist dein Fokus immer noch auf der Nachricht? He said, he prayed that his eyes be open. Er hat gebetet, dass seine Augen this man's eye was already open, the natural eye. You can still see it. Seine natürlichen Augen waren schon offen. That was why he was able to see the Syria army. Deswegen konnte er die Armee is sehen. Somebody getting it? Mm. He was able to see problem. He was still able to see what threatened him. What threatened them. Amen. He was not able to see. To see the victory that he already had. I thank God he was with somebody. Somebody that refused to be threatened. That will never allow anything to threaten him. Amen. Amen. He prayed. He had gebetet. And I said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Are you getting something here? Mm. We are never alone. Yeah. Pastor Kola is not alone. Amen. Amen. Amen. God, children, we are never alone. None of us is ever alone. If Elisha can have all these chariots, horses, what about what we have today? The Bible says we have what we have is greater than what they have. Ist größer als das, was sie haben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Another eyes was opened. Andere Augen wurden geöffnet. God opened the another eye. Andere Augen wurden you cannot see Christ with your natural eyes. Du kannst Christus mit deinen natürlichen Augen nicht sehen. You see him with another eye. Mit anderen Augen he gives you that eye to see diese him. Augen, um ihn zu erkennen. Amen. Amen. His spiritual eyes were opened. Seine geistlichen Augen wurden geöffnet. No, Elisha was not in panic. Elisha hatte keine Panik. Because he could see with his eyes. Weil er mit seinen Augen sehen konnte. That is eyes that we are, you know, he never allowed to close. Er hat nicht zugelassen, dass diese Augen. He never shut those eyes. Er hat diese Augen nicht einmal geschlossen. Die Augen von Christus. Don't allow that eyes to come down. Er hat nicht zu, dass diese Augen. You know, because that eyes should never sleep. Weil diese Augen and never slumber. Amen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Don't allow that eye to sleep or slumber. If you're in panic, you allow it to sleep. Wenn du in Panik gerätst, schläfst du anscheinend. Amen. If you're in fear, it's slumber. Wenn du in Angst bist, schläfst du anscheinend. Amen. Amen. You cannot hear or understand Christ with your natural ears. Christus nicht hören und verstehen mit unseren natürlichen Augen. You need his ears. Wir brauchen deine Augen. Everything here on earth. Alles hier auf Erden. They are all also in the spiritual world. Alles ist auch in der geistlichen Welt. Amen. Amen. All part of your body. Jeder Teil deines Körpers ist auch in der geistlichen Welt. So parallel, ne? They are everything there, here. Alles ist da. You know when Moses was going to build the altar for God, the als temple. Mose den Altar für Gott bauen sollte. God show him a pattern in heaven. Gott hat ihm gezeigt, wie es im Himmel aussieht. So that he will make it here also. Er hat es genauso hier nachbaut. It's here in Bible. He showed him how that place was built. Diesen Altar im Himmel gezeigt. Then we have everything here. They are already in heaven. Amen. Amen. They are coming from there. Sie kommen von dort. Amen. Amen. There is the original. You know, the people want to say original now. The here is fake. Leute denken, dass hier das Original. The joy here is fake joy. Hier, das ist das the peace here is fake peace. Hier ist die falsche. The love here is fake love. Die falsche Liebe. Just think of one. They are fake. All das ist hier falsch. You see, husband and wife love is fake love without Christ. Die Liebe zwischen Ehepartnern ohne Christus ist falsch. Are you getting something? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 9. John 9. Johannes 1. Johannes 9. John 9. He wants us to learn how to live in this world. Er möchte, dass wir wissen, wie wir in seiner Welt leben. The world of faith. Die Glaubenswelt. John 9. Johannes 9. Here they were talking about a man that was blind from his mother's womb. Hier haben sie über einen Mann gesprochen, der von Geburt aus blind war. A man that was blind from his mother's womb. Ein Mensch, der von Geburt aus blind war. You know, Jesus always used the physical things to teach us things of the spirit. Jesus ist immer die physischen Sachen, um uns die geistlichen Sachen näher zu bringen. All this really happened. All das ist wirklich passiert. This man was really blind from Mensch the mother's womb. Blind. Amen. Amen. But Jesus here is telling us it's not about the flesh, aber but the spirit. Aber Jesus sagt, es geht nicht um das Fleisch, sondern den Geist. Is somebody getting it? Mm. If you read it, and you can see that we will not start from the beginning. We will start from, let me see, from 35, from verse 35, John 9:35. You know, this man, they were against him. Sie waren gegen ihn. They were so much against him. If you read it yourself, please read it at home, from one. Amen. Lest euch Johannes 9 bitte durch als Hausaufgabe. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus heard that they had cast him out. They cast him out because he was ill. Like Jesus Christ. Diesen Menschen, weil er geheilt wurde von Jesus. They believed that Jesus did not obey their rules and regulations. Sie haben geglaubt, dass Jesus ihre Regeln nicht befolgt haben. Did not follow their tradition. Sind the tradition of men. Er ist nicht ihrer Tradition gefolgt, der Tradition der Menschen. Jesus said that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Do thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? Verse 36. Now 37. And Jesus said unto him, The heart both in him. And it is he that taketh that talketh with thee. And he said, Lord, I believe, and he worshipped him. Amen. Mm-hmm. Jesus just revealed himself to this man. He's at this dimension of mad. Amen. Mm-hmm. He hardly do it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 39. And Jesus said, for judgment I am come not this world, that they which see not my see, and they that which see might be made blind. Mm-hmm. He said he came, and look, let me read it again. And Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not my see, and they which see might be made blind. You know, he had just done something naturally that people could see that it was a miracle. Er hat etwas Natürliches getan, was Leute als Wunder erkannt haben. And here he's talking about that he came for something that they cannot even understand. Aber hier sagt er, dass er eigentlich für etwas gekommen ist, was Leute nicht verstehen können. He said he came into this world that those that see will see no more, and those that do not, that those that see can no longer see, but those that cannot see can now see. Aber er hat gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen können und die sehen, blind werden. What is the meaning of that? Was bedeutet das? You just opened somebody's eyes. Du hast gerade jemanden die Augen geöffnet. Are you going to blind people's eyes? Willst du jetzt die Leute, die sehen können, blenden? Is somebody getting something here? Mm-hmm. Are you planning to blind people's eyes? Planst du Leute zu and open some doors that are... You know, it's not about the flesh. Es geht nicht um das Fleisch hier. It's talking about the spirit. Es geht um das Geistliche. You know, after doing whatever he wants to do, you always come back to that spirit. Nachdem er das to teach us. Use those things to teach us. Nutzt er das, um uns das Geistliche näher zu bringen. And some of the Pharisees, verse 40, which were with him, heard these words, and said unto him, are we blind also? They are making fun of him. Sie machen sich lustig über ihn. Are we blind also? Sind wir auch blind? Because you can see that we are not blind. We can see with our natural eyes. Denn du kannst eigentlich sehen, dass wir unsere Augen geöffnet haben. We are not like that man that wir sind wie dieser Mensch, eyes. Den du die Augen gerade geöffnet hast. Jesus believed they are aber Jesus glaubt, dass sie alle blind sind. They don't know the eyes Jesus was even talking about. Sie wussten nicht, von welchen Augen Jesus gesprochen hat. Daddy, thank you. Yeah. They cannot get it. Sie können es nicht verstehen. Because the natural man cannot get it. Weil der natürliche Mensch es nicht verstehen kann. It takes Christ es braucht to Christus, get to know him. Um ihn zu erkennen. Amen. Amen. Jesus, verse 41. 41. Jesus said all to them, if you were blind, you should have no sin. If you believe, if you admit that you are blind, wenn du zugibst, dass du blind bist, you don't have sin. Habt ihr keine Sünde. Amen. Amen. If you were blind, you have no sin. Wenn ihr zugeben würdet, dass ihr blind seid, because you cannot blame a blind man. Denn du kannst einen Blinden nicht beschuldigen. Amen. Amen. That why did you fall into the hole? Sagen, wieso bist du in das Loch gefallen? You cannot blame a blind man. Das because I cannot see. Einem Blinden nicht übel nehmen, weil er konnte nicht sehen, deswegen ist er in das Loch gefallen. But now you say we see. Aber ihr sagt, ihr seht. Therefore, sehen. Your sin remains. Deswegen bleibt eure Sünde. Do you argue with Jesus? Diskutierst du mit don't Jesus? Don't argue with him. Diskutiere nicht mit Jesus. Don't argue with him at all. Diskutiere nicht mit ihm. Because he is of another class. Den er gehört zu einer he said he is of another level. Amen. Higher than higher, just too much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He was not talking about their natural eye, but their spiritual eye. They thought Jesus was after the natural. Sie dachten, Jesus war hinter der natürlichen. No, he was never after the natural. Er war nie hinter everything he did. If you just look at everything. But here he knows that man can only understand the physical, that is the natural things. Aber er wusste, dass der Mensch nur die natürlichen Dinge versteht. And that is why he always used the natural. Sie benutzt immer das Natürliche. To help to bring us into the supernatural. Um uns in das Übernatürliche zu bringen. Jesus was never after the flesh. Jesus war nie hinter dem Fleisch her. But the spirit. Sondern im Geist. You know, those that believe they know the truth. Die, die glauben, dass sie weit, Jesus is also saying this very thing to them. Jesus sagt auch die, sie sagt genau they Worte believe sind. The lies that they know are the truth. Sie glauben, dass die Lügen, die sie haben, die Wahrheit sind. Amen. The lies they know, they believe they are all truth. Sie glauben, dass diese Lügen, die sie haben, die Wahrheit sind. Jesus is saying the same thing here to them. Zu ihnen. That you, if you were blind, you should have not seen. If you say you don't know the truth, wenn du sagst, dass du die Wahrheit nicht kennst, no one will blame you. Wird dich niemand. But you say you know the truth. Anklagen. But look at. Sagst, dass du die Wahrheit kennst. Is somebody getting it? Yeah. Dann bist du schuldig. Praise the Lord. Halleluja. Faith is not continue to say it so that you will have it. Glauben ist nicht etwas ständig wiederholen, damit es dann irgendwann so ist. It is not continue to confess. Es ist nicht etwas ständig so wiederholen und sagen, it. Damit man es endlich hat. You say because you have it. Du sagst es, weil du es eben hast. Is somebody getting it? Amen. Amen. You know, I always use this example, umbrella. Ich muss mal dieses and Beispiel rain. Mit dem Regenschirm und dem Regen. Why do you bring out umbrella? Wieso? To cover yourself. Trägst du einen Regenschirm? It's not because umbrella can bring rain. Nicht weil der Regenschirm den Regen herbeiruft. Amen. It's because it's raining. Sondern weil es regnet. You confess because you have it. Du and not that confession brings it. Weil du es hast und du sprichst nicht aus, damit du es bekommst. I don't know if somebody's getting it. You don't confess lies. Du sprichst nämlich keine Lügen aus. You don't confess. It's not just confessing and confessing and then you did not. The confession does not bring anything out. Weil dieses Aussprechen, if you don't have it, erschafft already, was nicht schon da ist. Confessing nothing will give you nothing. Nichts zu auszusprechen wird auch nichts herbeibringen. Faith is confessing what you have. Glauben ist das herbeirufen, was schon da ist. Amen. You believe you have it. Du glaubst, dass du es hast. And not you are going to have it. Nicht du wirst es haben. Amen. Why do you confess it because du I have sagst, it? Es, weil du es schon hast. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. If you don't have it, nothing will come out of confession. Wenn du es nicht hast, wenn du es nicht besitzt, dann wird nichts das ändern. If you don't have it, wenn du es nicht hast, no matter your confession, how you can confess million times, it's not, nothing is going to come out of it. Es wird sich nicht irgendwie von selbst erschaffen. Yes, sir. Aber warum sagt man, also ich verstehe das, aber irgendwie Leute sagen auch speak in things into existence. Aber es ist schon da. You have it. Daraus sagen sie das. Yeah, if you know, you can speak it because you have it. And you can speak it because you don't have it. You want to have it. Du kannst etwas sprechen. Yeah, these are two things. Damit du es bekommst oder etwas sprechen, weil du es schon hast. Faith is you speak it. You are saying, you are confessing it because you have it already. Glauben ist es auszusprechen, Christ weil du es schon victory. Hast. Weil Christus schon ein Sieg ist. Amen. Amen. You believe Christ is that victory. Glaubst, and you are confessing it because you have it already. Weil du ihn schon hast. It is not you confess him. If you don't even have him, you confess him and you not have him. Confession cannot give you anything. Ja, weil dieses Sprechen, das ist kein Zauberspruch, was Sachen auf einmal dann erscheinen lässt. You confess what you have. Du sprichst das aus, was du schon hast. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Go to Ephesians 3, please. Ephesians 3. Quickly go there. Ephesians 3. confessing faith. Wenn du Glauben bekennst. Believe that you have it already. Glaube, dass du schon hast. It's somebody. It's like if you have a money in your account. Wenn du Geld auf dem Konto hast. You are going to bank to collect it. Wenn du das Geld dort abhebst. You are sure you have it there. That's why you are going there. Deswegen gehst du dorthin. It is not I go there so that it will be there. Du gehst nicht dorthin, damit es dann auf einmal auftaucht in deinem Konto. You are going there because it's already there. You have it there. Heben, weil du es schon hast. It's not I'm going there so that my going there will make it to be there. Nicht dorthin gehen, damit es dann auf einmal im Konto ist, das Geld. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 3:20. He said, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, the power of faith. Die Kraft des Glaubens. The power of faith. Die Kraft des Glaubens. That you believe you already have it. Dass du glaubst, dass du ihn schon hast. How do you have him? I have Christ. Haben wir ihn, indem wir in Christ haben. Is my everything. In Christus ist alles. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. you also know Romans 10. It says you confess it because you have it. Römer 10 lesen wir, dass wir es aussprechen, weil wir es schon besitzen. He said, faith cometh by hearing. Glaube kommt durch hearing das Wort, by the word of God. Indem wir Gottes Wort hören. We'll go there later. But in Revelation 12. It talks about with your confession you overcome. Steht das mit unserem Bekenntnis überwinden wir. You overcome with your confession. Wir überwinden durch unser Bekenntnis. We overcome with your testimony. Wir überwinden mit your confession is testimony. Unsere is somebody getting something. Unser Bekenntnis ist ein Zeugnis. Amen. Amen. Your confession is not lies. It's testimony. It's what really happened. Unser Bekenntnis ist keine Lüge. Is somebody getting it? Mm-hmm. It's not lies. It's what really happened. Okay, you overcome. They said they overcome with their testimony. Sie überwanden durch ihr Zeugnis, durch ihr Bekenntnis. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11 of Revelation 12. Offenbarung 12, Vers 11. He said, and they overcame, but overcame him, that Satan, they overcame Satan. Die haben den Teufel überwunden. By the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. Amen. Amen. Your confession is their testimony. Unser Bekenntnis ist ein Zeugnis. Amen. Amen. And they love not their lives unto the dead. Amen. Praise the Lord. Amen. It is not confessing what you don't have. Wir bekennen nicht das, was wir nicht haben. It is not giving testimony of what you don't have. Wir geben kein Zeugnis über Dinge, die wir your nicht haben. Confession is testimony. Unser Bekenntnis ist ein it means it has already happened. Ist schon passiert. No, even when people cannot even see it. Your natural eyes might not be able to see it. Kann es nicht sehen. Amen. Amen. You confess it, you confess your testimony. Du bezeugst dein Zeugnis. Yeah, I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. It is not confessing what you don't have. Wir bezeugen nicht etwas, was wir nicht haben. You confess what you have. Wir bezeugen, was wir eben haben. That's why it's called testimony. Deswegen ist es ein Zeugnis. Amen. Amen. You confess faith. Wir bezeugen den Glauben. And not hope. Und nicht Hoffnung. Testimony is confession. Ein Zeugnis ist eine Bezeugung. Praise the Lord. Halleluja. We confess what we have. Wir bezeugen das, was wir haben. And not what we don't have. Und nicht das, was wir nicht haben. If you are saying something to somebody, you have to believe you already have it. Wenn wir etwas weitergeben sagen, dann müssen wir glauben, was wir schon haben. Even if it is not even there. Auch wenn es noch nicht da ist. That in Jesus, in Christ Jesus is there. Christus ist es da. You believe it more than you believe. When you know Elisha. Elisha believed the spiritual world more than the physical world. Hat die geistliche Welt mehr. Is somebody getting something here? Can you believe that you are blessed even when your account is saying nothing? Amen. Ah, when are we going to live like that? And believe like that. Und so glauben wir sie. Amen. You know, naturally, Elisha was a liar. Natürlich gesehen war Elisa ein Lügner. You can count the Syrian army. Du kannst es die syrische Armee. Amen. But you cannot count his own. Aber seine Armee konnte man nicht. Amen. Sehen. No money in the account. Das ist kein Geld. The account is red. Das Konto ist nothing there. Das nichts. But you know Elisha believed. Elisa hat geglaubt. There is somebody getting it. Amen. He believed the spiritual. He believed the spirit. They believed Christ more than the lies of Satan. More than the lies of that account. Mehr als den Lügen dieses Kontos. The flesh always speak lies. Das Fleisch spricht Lügen. Once the flesh opens its mouth, it's always lies. Wenn das Fleisch seinen Mund öffnet, das ist eine Lüge. And people know Elisha know that. Und Elisha wusste das. And we have to know that also. Wir müssen das auch wissen. Praise the Lord. Halleluja. The world and the natural people, you know, the natural people, they believe the outside. Sie glauben an das Äußere. We believe the inside. Wir glauben an das Innere. Amen. Believing the inside changes the outside. Verändert das Äußere. You can see that of Elisha again. Bei Elisha how it changes the outside. Wie es das Äußere verändert. By believing the inside. An das Innere glauben. Somebody getting it. Amen. The outside is always temporary. Das Äußere ist immer zeitlich. It's bound to change. Es wird sich irgendwann verändern. Amen. It is the inside that is permanent. Das Innere, das and that ewig. Is greater. Das ist größer. That should control the outside. Das sollte das Äußere kontrollieren. Don't allow the lies outside to control what is inside. The Christ inside. Draußen das Innere von Christus. Don't allow the lies outside to be bigger than whatever is inside. The Christ inside. Christus da drin ist. Don't allow the problem you are facing to be bigger than Jesus. Was du vor Augen hast, größer ist als Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Believing the outside can never change the inside. Das äußere Glauben wird das Innere niemals verändern. It is believing the inside. Und das Innere. That changes. Das ändert. The outside. Das Äußere. The inside is spirit. Das Innere ist Geist. The outside das äußere is flesh. Ist Fleisch. The natural people have their reality. Die natürlichen Menschen haben ihre Realität. They have their facts. Sie haben ihre Tatsachen. Their facts is always flesh. Ihre Fakten sind fleischlich. It's always the lies of Satan. Die Lügen des Teufels. In Christ's world we have in our facts. Christus Jesus haben wir unsere Tatsachen. Our facts is faith. Unsere Tatsache ist der Glaube. No eyes can see it. Auch wenn keine Augen das sehen können. You know Elisha have his own facts. Elisha hat seine eigenen Tatsachen. Is somebody getting it? He believed his facts. Er hat an seine Tatsachen more than the lies everywhere there. Als an die though Dinge. The eyes can count them. Auch in die Augen. Everybody, the whole world can count them. Die ganze Welt. It doesn't matter what they see. What was matters is what you was see. Sie sehen, sondern was zählt ist, was du siehst. Are you getting it? Don't allow them to confuse you. Lass nicht zu, dass sie dich verwirren. With your lies, amen? Amen. In Christ's world, our fact is faith. Unsere Tatsache ist Glauben. Faith is revelation. Und der Glauben ist Offenbarung. Revelation means you can see and believe the Spirit. Offenbarung bedeutet, du kannst den Geist sehen und daran glauben. Amen. Amen. Revelation means you can see. Bedeutet, dass wir you sehen. Can see the Spirit. Das Geistliche sehen. You see, certain things are being revealed to you. Dinge werden uns dort offenbart. What this world we call lies. Was diese Welt Lügen ist. Amen. You know, Elijah was in revelation. Eliza war in Offenbarung. When he said, those that be with us are more than those that be with him. He was some things we have been revealed to him. Sind größer als die vor uns. He could see, the spirit world. Ihm wurde die geistliche Welt offenbart. Is somebody getting something? Amen. Amen. We rejoice in revelation. Wir freuen uns in Offenbarung. We rejoice because that is our life. That is our fact. Leben. Das ist unsere Tatsache. Oh, Daddy. If we can live there, wenn wir dort leben können, we are untouchable. Sind wir unantastbar. Amen. Amen. No Satan can dance samba with our joy, our peace. Teufel kann unseren, unsere Freude, our rest. Mit unserer Freude spielen. Amen. Mit unserer Ruhe spielen. Praise the Lord. Halleluja. Go to Mark. Let me see. Mark 11. Markus 11. Mark. Let me see if it is 11 or 10. Let me see. One of these two. Mark. Mark 11. Amen. Mm-hmm. Verse 22. Markus 11, 22. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Trust God. Vertraut auf Gott. Amen. Amen. Believe him. Glaub an ihn. Have faith. Hab Glauben. In whatever. No, the Christ you speak, have faith in it. Hab Glauben an Christus, den du sprichst. Have faith in that prayer. Hab Glauben an das Gebet. Have faith that once you speak is final. Glauben, dass wenn du sprichst, is somebody getting it. Schlussendlich ist. He said, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them. When you pray, you believe. Wenn du betest, dann glaubst du. He did not say when you see, you believe. Nicht wenn wir sehen, glauben wir. Is somebody getting it? You rejoice when you pray. After prayer, you rejoice. Nach dem Gebet erfreuen wir uns. Is somebody getting it? You know, after prayer, you rejoice. Nach dem Gebet freuen wir uns. You believe you have it. Sie glauben, dass wir es haben. You know the world, they rejoice when they see. Die Welt freut sich, wenn sie sehen. We rejoice in revelation. Wir freuen uns in Offenbarung. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. We rejoice in revelation. Wir freuen uns in Offenbarung. Revelation is our fact. Offenbarung ist unsere Tatsache. He said, you know, Jesus told Peter, flesh and blood have not revealed this to you. Jesus hat zu Petrus gesagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. The revelation that Christ revealed to us is our fact. Die Offenbarung, die Christus uns offenbart hat, das ist unsere Tatsache. And that is where we live. Und darin leben wir. The natural people cannot rejoice. Die natürlichen Leute können sich nicht freuen, Offenbarung, weil sie blind sind. Sie können es nicht sehen. Sie können nicht das sehen, was du siehst. Du und sie, wir glauben nicht. Wir freuen uns nicht zur gleichen Zeit. Wir freuen uns, wenn wir beten. Amen. They rejoice until they see. Sie freuen sich erst, wenn sie sehen. Our joy is when they cannot see. Unsere Freude ist, wenn sie es eben nicht sehen können. Their joy is when they can see. Ihre Freude ist, wenn sie es sehen können. Amen. Amen. When they can see with their natural eyes. Wenn sie mit ihren natürlichen Augen sehen können. You know that of Elisha again. Das von Elisha nochmal. Elisha confessed it because he have it. Elisha hat das ausgesprochen, weil er es hat. It is not Elisha's confession that brought the host of, you know, the chariot and everything there. Und es war nicht so, weil Elisha es gesprochen hat. It is not his confession that made them to be there. Nicht sein Sprechen hat das so gemacht, sondern es war schon so. You are never without him. Wir sind niemals ohne Jesus. Amen. Amen. He said, I will not leave you, I will not forsake you. Ich werde euch nicht durch dich lassen. With you forever. Ich werde für immer bei euch sein. Amen. Amen. Amen. Amen. Are you going to believe that or you are going to believe what your body is saying? Wenn wir daran glauben oder an das glauben, was unser Körper uns sagt. Elisha confessed it because he have it. Elisha hat es ausgesprochen, weil er das hat. Those that be with us are more than die those that be with them. Sind zahlreicher als die bei die. It is not the confession that brought them there. Nicht das. They were already there. 24/7. They are there. He did not confess it to have it. Er hat es nicht ausgesprochen, damit er es hat. The victory was already there. Der Erfolg war schon da. Before the confession. Vor dem Bekenntnis. Praise the Lord. Halleluja. You confess what you have. Wir bekennen das, was wir haben. In Christ you, in you is what you confess. Das, was wir bekennen. Amen. Amen. I am here. Why? Because of the Christ in me. Christus in mir. Amen. Amen. I have victory because of the Christ in me. Your confession is not what the natural man. You know, for them it's all about your body is no longer paining you. Für die natürlichen Menschen gibt es ein Ergebnis. But for you, it's about Christ heal you. You already healed. Aber dir geht es um Tatsachen. Can you see two confession? Die Tatsache, Amen. Dass Christus sich geheilt hat. Amen. Amen. Yeah, for them, it's all, do you still have the pain? Die Frage, hast du noch Schmerzen? But for you, it's, aber dir geht's darum, I'm already healed. Ich weiß, dass du schon geheilt bist. Amen. That is your fact. Das ist deine Tatsache. You live in your fact. Du lebst in dieser Tatsache. They have their fact. You don't live there. That is not your portion. Aber es ist nicht deine. Das ist nicht deine Geschichte. Yeah, are you getting it at all? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. He did not confess it to have it. Er hat es nicht ausgesprochen, damit the victory was already there. Der Sieg war schon da. Before the confession. Vor der Aussprache. Praise the Lord. Alleluia. You know, if you have a cup of water, a cup, you want to use it to draw water. Wenn du einen Becher hast und damit trinken willst. The cup is like a confession. Dieser Becher ist wie dieses Bekenntnis. But the water is already there. Aber das Wasser ist schon the cup without, if the water is not there, the cup cannot give you water. Ohne das Wasser kann dieser Becher dir kein Wasser schenken. Amen. Amen. You have the cup to take water because you know that the water is already there. Du hast diesen Becher. That is what confession is. Du schöpfst Wasser, weil du weißt, dass Wasser schon da ist. It's not confessing lies. Nicht Lügen bekennen. You confess Christ. Du bekennst Christus. Amen. Amen. It's not confessing the facts. Their facts. Nicht ihre Tatsachen. You confess your facts. Sondern deine Tatsachen. Are you getting it? You confess your facts. Du sprichst deine Christ Tatsachen is your facts. Christ ist deine Tatsachen. No, there's no pain is their facts. Ihre Tatsache ist schmerzfreies Leben. Are you getting somebody getting something here? Praise the Lord. Elisha could see with his faith eyes. Elisha konnte mit seinen Glaubensaugen sehen. He could see with his faith eyes. Er konnte mit seinen Glaubensaugen sehen. Amen. Amen. Please let me quickly add this. Faith world forbids comparison. In der Glaubenswelt dürfen wir uns nicht vergleichen. You don't compare yourself to anybody. Du darfst dich mit niemandem vergleichen in der Glaubenswelt. Hate it. Amen. Es. Amen. Amen. Don't compare yourself to others. Vergleiche dich nicht mit anderen. Don't ever do it. Don't tu go es there. Nicht. Mm-hmm. Second Corinthians 10. Let's go to this place. Korinther 10. Go further. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Don't want to be like others. Let Christ be who you are. Lass Christus dein Vorbild sein. Second Corinthians 10. 2. Korinther 10. You know, Paul said, be like me. Gesagt, because nein, he repented. Weil er Buße getan hat. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 10, verse 12. 2. Korinther 10, Vers 12. Merci, can you help us to read? Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that compare themselves. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. You see it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Christ, in Christ's world, it is forbidden. In der Welt von Christus ist verboten. We all see Christ. Wir sehen alle Christus. We rejoice in one another's victory. Wir freuen uns über den Sieg des anderen. A slap on the face of any citizen. It's a slap on the kingdom. Wenn einer angegriffen wird, werden alle damit angegriffen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, people go out to protest because of black lives. Leute protestieren wegen ihre Hautfarbe. Because they believe that what happened to one happened to all. Weil sie glauben, dass das, was einem schwarzen Menschen widerfahren ist, ist allen schwarzen Menschen. You see, that is flesh. Das ist Fleisch. That is flesh and blood. Das ist Fleisch und Blut. But we are no longer of flesh and blood. Wir sind nicht mehr Fleisch und Blut. We are, for us, it's not about black and white. Uns geht es nicht um die Hautfarbe. It's about Christ and Satan. Und es geht um Christus und den Teufel. Yeah, it's not about, you know, if you bring it down to flesh, you will hate people. Weil wenn du es aufs Fleisch you start fighting people. Brichst, wirst du anfangen, Leute zu hassen. Amen. Zu like Jesus, I loved it. Aber Jesus hat gesagt, liebe sie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to really learn how möchte, to live in his world. Er möchte, dass wir lernen, in seiner Welt zu leben. His love, for example. It's kind of love. Seine Liebe beispielsweise. It's not based on things. Basiert nicht auf Dingen. It's not based on five senses. Basiert nicht auf den fünf Sinnen. It's not based on, you know. We have been so used to the natural world. Aber wir sind so gewöhnt an die natürliche Welt. Amen. Amen. We have been so used to the natural world. Wir sind schon so krass gewöhnt an die natürliche Welt und deswegen fällt es uns schwer, da rauszukommen. Es braucht Christus. Amen. Amen. Your kind of love is not based on five senses. Gottes Liebe basiert nicht auf den fünf Sinnen. Amen. Amen. Five senses is I will tell you I love you. In fünf Sinnen geht es darum, dir zu sagen, dass ich dich liebe. And if somebody did not tell you I love you, you are being provoked. Sagt, bist du angegriffen. Amen. Amen. You are walking by the flesh. Aber dann arbeitest du nach dem Fleisch. Amen. Amen. The Christ in your husband, Christus the Christ in your wife is always saying, I love you 24/7. When are you going to see that? Wann wirst du das sehen? When are you going to walk in the Spirit? Wann wirst du im Geist? Is somebody getting it? When are you going to walk in the Spirit? Wann wirst du im Geist? And see the Christ that said, I died for you. Und Christus sehen, der sagt, ich bin für dich gestorben. I'm not the flesh that say, I hate das Fleisch, das you. Oh, I'm not acting the way that you, you know, according to the Spirit. Oder ich handle nicht nach dem Geist. Amen. Amen. Christ's love is not, I am not sick. Liegt nicht daran, dass ich nicht krank bin. Well, my account is full. Oder dass mein Konto I have no debt to pay. Und dass ich keine Schulden zu begleichen habe. It is not, I have husband, I have children. Oder ich einen Ehemann habe oder Kinder habe. Again, like we said, like I said on Sunday, Paul did not have Did not have what? Am Sonntag gesagt hat, Paulus hat nicht geheiratet. He did not have children. Er hatte keine Kinder. What man or religion we call children today? But God loved him. Aber dennoch hat Gott ihn geliebt. He believed Christ loved him. Er hat geglaubt, dass Christus ihn geliebt hat. Though no wife. Obwohl er keine physische Frau hatte. Though no children. Keine physische Is somebody getting it? He loved me. He loved me. He knows his love is not based on what he gives me. Nicht auf den Dingen, it's based on who he is. His love. Das, was ist, Liebe. Amen. Amen. He loved me no matter what. Er liebt mich bedingungslos. Christ Christ loving you is not based on anything flesh. Und wenn Christus dich liebt, ist das, basiert das nicht auf dem Fleischischen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know the story of Lazarus. Wir kennen die Geschichte von Lazarus. Amen. John 11. Let's go there. I still have some few times. Amen. Amen. Few minutes. John 11. Johannes 11. Look at the story of Lazarus. Are we there, please? From verse 1. He said, now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. In that Mary, which anointed the Lord, it was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Amen. Amen. Who you love is sick. Den, den du lieb hast, der ist krank. Got to believe he loves you. Amen. Du musst glauben, dass er dich liebt. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5, and Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. He loved them. He loved you. Amen. Amen. Amen. He loved them. He loved you. Jesus was not there because of to demonstrate the physical. Jesus war nicht the da, flesh. Um das Fleischliche zu demonstrieren. He was there to demonstrate, to help us, to teach us salvation. Weil er wollte uns zeigen, was Erlösung bedeutet. What salvation is all about. Was Erlösung bedeutet. Amen. Amen. Amen. He was there, he said, if you read, he said, verse 4. He said, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Is to promote, is to help us to understand salvation. Helfen, was Rettung bedeutet. Amen. Amen. And if you read it further and see what happened. If you read it and you can get it that, this man was dead before they got there. Mann war tot, bevor sie dort and it was already 4 days. Es war schon 4 Tage her. And then one of the sisters said, he's already smelling. Er riecht schon. It's already too late. Es ist zu spät. But Jesus said it's never too late for you to receive salvation. Errettung zu empfangen. Somebody get something here. Mm-hmm. It's never too late once you are still. Once you still want to have him. Mm-hmm. Amen. Amen. Time and never matter for him. Zeit ist kein Problem für ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I believe Christ loves me. Even if nothing is working auch for me. Nichts funktioniert in meinem Leben. So also, I believe my husband loves me. Genauso glaube ich, dass mir jemand even if he doesn't say it auch wenn nicht sagt, or act on it, wenn handelt. Is somebody getting it? Mm-hmm. What brought us together is Christ. Was hat uns zusammengebracht? And that Christ is always saying, I love you. Und dieser Christus sagt immer, is somebody getting something here? That Christ is always saying, I love you. Sagt, I love you, I'm with you forever. Ich bin für immer bei dir. Even if the flesh says no, that should not even bother you. Das sollte uns keine Sorgen bereiten. Ja, you should not treat, you should not steal your joy, your peace. Die Freude nicht wegnehmen. Amen. Because the greater say he love you. Denn das Größere sagt, dass es dich liebt. The small, that little thing cannot say no. Kann nicht nein sagen. If he say no, that is his business. Nein sagt, he should come and join us. Is somebody getting it? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Action or no action, Christ loves me. Taten oder keine Taten, Christ. I believe he loves me. Ich glaube daran, dass er mich liebt. You know, the natural people always want to look for proof. Die natürlichen Leute suchen immer nach einem Beweis. They want proof. Sie wollen I want to hear it. Sie wollen es hören. You are natural. Aber bist du natürlich? You are flesh and blood. Fleisch und Blut. Why don't you live in the spirit? Wieso lebst du nicht im Geist? Is somebody getting it? He never said, we never live as husband and wife. Amen. We never saw, it's always you. What is your problem? Amen. Amen. Live the life Christ wants you to live. Lebe das Leben, was Christus für dich hat. If you can see the Christ in what in each other's life, in inside each other, in dieser Person you will live a joyful life. Wirst du ein fröhliches Leben führen. Amen. Amen. You know, the nature always wants proof. Das Natürliche will immer beweisen. I want to hear it. I want to feel it. Ich will das fühlen. If you really love me, say it. Wenn du mich wirklich liebst, dann sag es. You know, if you are being controlled by five senses, that is not your life. Das ist nicht dein Leben. Your life is based on Christ. Dein Leben basiert auf Christus. Your life is not based, it's not about the five senses. Dein Leben basiert nicht auf den fünf Sinnen. You know, allow it to be Christ alone. Lass zu, dass Christus allein ist. Satan loves five senses. Der Teufel liebt die fünf Sinne. Satan loves five senses. Der Teufel liebt die fünf Sinne. Don't you know, you know, since he have not even, he doesn't even love you. Person liebt dich gar nicht. He never said. Sie sagt nicht. He never act on it. Sie handelt nicht daran. Then you remind Satan that Jesus always act on it. Dann erinnerst du den Teufel daran, dass Jesus. He is always saying it. Ist immer so. Then what is your problem? Was ist denn dein Problem? Amen. Amen. The bigger part. Yeah, the bigger part of him is always saying I love you. Der größere Teil dieser Person sagt immer wieder. Greater is he that is inside than that outside. Dieser Person ist als das Äußere. Is somebody getting it? The Christ inside is always saying I love you. Diese Person sagt, I'm for you. Und ich bin für dich. That alone should be enough for you. Das sollte reichen. To rejoice. And never, you know, Satan destroyed marriage is through flesh. Der Teufel zerstört Ehen durch das Fleisch. Amen. Amen. Flesh. Five senses. Durch fünf Sinne. He uses it so much. Nutzt er das. Bring it to the Spirit. Bring es zum Geistlichen. Bring it to Christ's Spirit. Bring es zum Christus. Bring it to Christ. Let it be all about Christ for you. Nur Christus geht für dich. You know, Jesus did not need to prove anything to Satan. Jesus musste dem Teufel nichts beweisen. He wanted to use that same five senses for Satan. Er wollte diese fünf Sinne benutzen. You see, your husband did not love you. Dein Ehemann liebt dich. You know, you don't talk together. Ich sprich nicht miteinander. Since when have you slept together? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? You know, for Satan, sex is love. Für den Teufel ist Geschlechtsverkehr. For us is Christ's love. Aber für uns ist Christus Liebe. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Amen. Amen. For Satan, it is so, you know, he wanted to even use it for against Jesus Christ, the five senses. Genauso wollte der Teufel auch Jesus ankommen mit den fünf Sinnen. You know, if you are a son of God, wenn du sein Sohn Gottes bist, turn this stone to become bread. Dann soll dieser Stein zu Brot werden. Amen. If your husband loves you, wenn dein Ehemann dich liebt, why don't he tell you I love you? Sagt er dann nicht, dass er dich liebt? Is somebody getting it? Amen. If he loves you, why don't he sleep with you? Wieso schläft er nicht? All the time as you want it. Praise the Lord. Hallelujah. Don't let Satan still kill and destroy your home. Lass nicht zu, dass der Teufel dein Zuhause zerstört. The home that Jesus built das for you. Zuhause, was Christus für dich gemacht hat. The home that is based on Christ. Das Zuhause, was auf Christus. That people admire. They are admiring. They might not even be saying it. They are admiring it. Because nothing of Christ that the world never admire. Denn die Welt bewundert alles von Christus. Satan admires it. Amen. Amen. And he will want to bring that place down. Und deswegen hasst er. He will want to destroy it. Er will es zerstören. Walk by the Spirit. Aber wandelt im Geist. And not by the flesh. Und nicht durch Fleisch. You know, this Galatians. There's a place, Galatians 5. Go there, please. Galater 5. Praise the Lord. Halleluja. Dann lesen. Galatians 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, dann lass uns auch im Geist wandeln. Our life is spirit life. Unser Leben ist ein Geist. That's the life that Satan cannot control. Ein Leben, was der Teufel nicht kontrollieren kann. Amen. That's the life Satan cannot Leben, control. Was der Teufel nicht kontrollieren kann. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not need to prove anything to Jesus Satan. Musste dem Teufel nichts beweisen. He can turn stone into bread. Er konnte Stein in Brot. He can do all that, you know, but he don't, you know. You want to prove something to a liar. Aber wieso willst du einem Lügner irgendwas beweisen? Praise the Lord. Hallelujah. He can prove it, but he refused to prove. Er kann es beweisen. He refused to walk by sight. Versicht zu gehen. Amen. Amen. He refused to walk by sight and not by faith. Gehen und nicht per Glauben. Refuse to walk by sight. Weigere dich, per sich zu gehen. Amen. Don't let Satan plant things into your heart. Against your husband, against your wife. Gegen deine Ehefrau. If he bring, you know, without Christ, you cannot even be husband and wife. Ohne Christus könnt ihr noch nicht mal Ehemann und Ehefrau. He's the one that joined you together. He anointed that marriage. Er hat diese Ehe. Why don't you see him? Wieso siehst du nicht Jesus? Why not the Spirit anointed? Your marriage is Spirit anointed. Ehe ist geistlich gesalbt. Amen. Amen. Why are you bringing it down to the flesh? Wieso versuchst du sie aufs Fleischische klein zu machen? Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If you are the son of God, prove it. Bist, prüf, just like Satan will tell you today. Genauso, if your husband loves you, let him prove it. Let him say it. He never said, look at the other side. Look at the other one. The husband is always saying it. He's always proving it. Amen. Amen. Don't compare yourself to others. Mit anderen. Amen. Amen. Don't see their marriage. Christ, you know what? The man will be going to church. If that is not your business, take your eyes away from your marriage. Let it be between you and Christ. Amen. Don't compare yourself to others. Don't compare your marriage to other marriages. Deine Ehe nicht mit der Ehe von anderen Menschen. You don't want what they have. Du möchtest nicht das, was sie you already have what Christ wants you to have. Du hast schon das, was Christus let möchte. Your concentration lass be Christ deine alone. Konzentration auf Christus liegt. Your wife don't need to prove it. Deine your husband don't need to prove it. He loves beweisen. You. Dein Ehemann muss das nicht beweisen. He loves you with the love er liebt of Christ. Mit der Liebe des Herrn. The Christ in him Christus loves you so much. In ihm liebt the Christ in her said, I will not leave you, I will not forsake you. Gesagt, we are going to be one here. We are already one here. We are going to be one. Once we cross to the other side. Auf der anderen Seite eins sein. Amen. Amen. It's Christ all over. Das ist Christus. Von Anfang bis Ende. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. A lot want proof. Leute viele möchten Beweise. You already have proof. Aber das schon ein Beweis. That your husband loves you. Dass dein Ehemann dich liebt. Christ died for you. Christus für dich gestorben. The Christ in him died Christus for you. In Liebe is there any love greater than that? Ist eine eine Liebe, die is somebody getting it? If you just understand the shout, hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You don't need any proof. Du brauchst keinen Beweis. You don't need. You know you already have proof. Du brauchst schon einen Beweis. Jesus came to show you the proof. Um dir das zu beweisen. He came to show you and he died. Und er ist gestorben. He came because of you. Wegen dir. And he died for you. Und er ist für dich gestorben. Is that not greater proof? Reicht das nicht? There's no proof that is as great as that. Keine größeren Beweise. No husband today will even die for any wife. Ehemann wird für eine Ehefrau. Amen. Amen. If he would die, it's man's blood and not God's blood. Und selbst wenn er stirbt, vergießt ihr menschliches Blut, aber nicht das Blut Gottes. No God, no, no, Christ's blood is God's blood. Ist das Blut. He shed God's blood for you. Er hat sein, das Blut Gottes für dich. That is love is bigger than the natural love. Sein Liebe ist größer als natürlich. Somebody get in it. Praise the Lord. Amen. There is no proof greater than his death for you. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als sein Tod für dich. Christ loves you and he has proved it. Christus liebt dich und er hat das bewiesen. Amen. Amen. He loves you and he has proved it. Er liebt dich und er hat es bewiesen. Praise the Lord. Halleluja. That same love, that same Christ that is in your husband. Christus, in he proved it to you that I love you by dying for you. Indem er für dich gestorben that same word, that same Christ that is in your wife. He proved it that I love you and he died for you. Dich, das, which love can be greater than that? Liebe ist größer als das? Take your eyes away from the flesh. Nimm deine Augen weg vom Fleisch. Bring it to the Spirit. Bring it zum Geist. Amen. Amen. You know, fathers. A lot of us, our fathers, we know how, you know, our father and mother, parents, brothers and sisters, we know the pain we have faced years upon years. Wir wissen, wie viel Schmerz wir ertragen mussten. Why did we even have this pain? Wieso hatten wir diesen because Schmerz? We have been living in the flesh. Weil wir haben Fleisch gelebt. If we live in the spirit, those pain don't belong to us. Hat diesen Schmerz nicht gehabt. Amen. Amen. Why? Because Jesus said, I love you. Jesus hat gesagt, ich liebe dich. Oh, Daddy. And somebody is saying, I hate you. Ich hasse dich. It might be brother, mother, father, whatever. That is not bigger than Jesus. Aber er ist nicht größer als Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, those pain, they were irrelevant. Diese Schmerzen waren unnötig. Amen. Amen. Those suffering have been irrelevant. Das Leid war unnötig. Amen. Amen. Because we did not know the truth. Weil wir die Wahrheit nicht kannten. Amen. Amen. If you know all this, black, you know, what did they call it? Black Lives Matter. Black Lives Matter. You know, if Jesus say I love you. And Jesus said, I can say and one just natural person. Und eine nobody. Person. No, you were not there before Christ. Und niemand. He's saying I hate you because of any skin or any. You don't, will that even bother you? Das will ich schon nicht mal you will even pity that person and pray for him. Du wirst diese Person bemitleiden, für sie if you know that somebody bigger than him million, billion times he's always saying, I love you forevermore. Viel, viel größer als er, gesagt, ich liebe dich auf ewig. Praise the Lord. Halleluja. If we really understand wenn wir das wirklich verstehen our würden, world, our kingdom, unser Königreich verstehen würden, we will never, you know, what threatened them, what provoked them, we never provoke us. Das, was sie provoziert, würde uns niemals provozieren. Hm. Somebody was always talking about politics. You know, Nigeria is this, Nigeria that. I said, forget about it. You are no longer, if you are a child of God, you are no longer a citizen of Nigeria. Bist du nicht mehr ein Bürger irgendeines Landes. You are of another citizen. Du wirst zu einem anderen another country. Königreich. You belong to somewhere else. Du wirst zu einem anderen where Land. Don't you remember Christ? Du erinnerst dich an Christus. You know, where you are now being translated into. Wo du hin versetzt wurdest. You are going to hate people with with all that you allow to come into your mind. Du wirst Leute hassen mit all diesem Wissen. He said, love them. And pray for them. Für sie beten. How can you love them and pray for them if for you? Kannst du sie lieben und für you sie believe in they hate you, they hate you, they hate glaubst, you. Dass du dich hasst und hasst amen. If they will hate you, think of Christ and said, I love you. Denk an Christus, der dich liebt. That should be bigger than das whatever hate is outside. Als jeglicher Hass. Let me, I will, we let me see here. Okay. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. There is no end to Christ's love. Es gibt kein Ende für die Liebe von Christus. No end. Es gibt kein Ende. The end, you know, the man loving you, there is an end to it. Die menschliche Liebe hat einfach falsche Grenzen. There's limits. Das ist eine until Grenze. You offended. Bist du die until Person you provoked. Until you are doing something they don't desire, they don't like. Was sie nicht gefällt. But Christ, aber bei Christus, imagine what you have been doing. Imagine how wrong you have wronged him. Wie viel Unrecht wir ihn schon getan haben. Amen. Amen. There is no end to das ist kein Ende für seine Liebe. His love for you is a perfect love. Seine Liebe für dich ist vollkommen. A perfect love means unconditional love. Vollkommene Liebe bedeutet eine perfekte Liebe. It's not based on if you. You know what condition do we give to God, to Christ? Welche Bedingungen geben wir Christus? You know, people have conditions. Leute haben Bedingungen. If you don't do it, I will go the other way. Wenn du es nicht tust, dann gehe ich den anderen Weg. Get my desire, wenn ich meine Wünsche nicht bekomme. Amen. There is no end to his love. Es gibt kein Ende für seine Liebe. He who said in one place in the Bible, he said, "Perfect love casts out fear." Die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Casts out fear. Mm-hmm. If you know how much he loves you, wenn du weißt, wie sehr er dich how liebt, his love for you is so perfect, wie vollkommen seine Liebe ist für dich, wirst du vor nichts Angst haben. Amen. Amen. You will never be afraid of whatever is coming. Du wirst vor nichts, was kommt, Angst haben. Vollkommene Liebe. No doubt his love for you. Zweifle nicht an seiner Liebe für dich. If you are doubting your husband's love for you, you wenn are doubting Liebe his love for you. Von Christus für dich zweifelst, somebody zweifelst du doubt his love for an seiner Liebe. Zweifle nicht daran. Doubting your husband love you means doubting zweifle daran, dass dein Ehemann dich liebt, bedeutet, dass du daran zweifelst, because dass Christus Christ dich liebt. Was ist Christus, der euch zusammengeführt hat? Is that Christ that make you one? Es ist Christus, der euch zu eins gemacht Amen. Hat. Amen. He's doubting that, you know, because the Christ in him is the Christ Christus in ihm ist Christus in dir. You are in that house because of that Christ in du bist in diesem Haus wegen Christus. You are one because of ihr that Christ eins wegen Christus. So if you are doubting his love for you, wenn du an seiner Liebe zweifelst, you are doubting the love, if Christ even love you, zweifelst du daran, ob Christus dich überhaupt liebt. Don't doubt his love for you. Zweifel nicht an seiner Liebe für dich. Praise the Lord. Halleluja. Your husband and Christ, they are one. Dein Ehemann und Christus sind eins. Trenne sie nicht voneinander. Is somebody getting something here? Yeah. Your husband and Christ, they are one. Dein Ehemann und Christus sind eins. Stop separating them. Hör auf, sie voneinander you zu trennen. Don't separate you and Christ, but you are separating your husband and Christ. Du trennst dich nicht von Christus, aber du trennst deinen Ehemann you von are Christus. Saying Christ and Jesus and we are one. Du sagst, Jesus, wir sind eins. Amen. Amen. But what about your husband was mit deinem Ehemann und Christus? Are they not one, just sind like sie nicht you auch eins, Christ, you are one. So wie du und Christus eins seid? Stop separating them. Hör auf, euch zu trennen. If Christ love you, your husband love you. Wenn Christus dich liebt, dann liebt dich auch dein Ehemann. Praise the Lord. Halleluja. So also your wife love you. Genau, sie liebt dich auch deine Frau. Stop seeking sign. Hör auf, nach einem Zeichen zu suchen. You know, Matthew 12. Matthäus 12. Dieses bösartige Geschlecht sucht ständig nach Zeichen. Sie suchen nach dem Fleisch. Sign is the flesh. Zeichen sind ist das Fleisch. Amen. Amen. They seek the flesh. Sie suchen nach dem Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we let me just let us close here. Amen. Amen. We'll close here, then we'll continue from here on Sunday.